Erster als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron. Seine Kleider füllten den Tempel. Zweiter Seraphe standen vor ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckte er sein Gesicht. Mit 2 Flügeln bedeckte er seine Füße. Mit 2 Flügeln flog er. Dritter, sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Seine Größe ist überall auf der Erde. Vierter, die Türschwellen bebten von ihrem lauten Ruf. Das Haus füllte sich mit Rauch. Fünfter, ich sagte, weh mir. Ich bin verloren. Ich spreche unreine Worte. Ich lebe unter Menschen, die unreine Worte sprechen. Ich habe den König, den Herrn, gesehen. Sechster, ein Seraph flog zu mir. Er hatte einen glühenden Stein in der Hand. Er hatte ihn mit einer Zange vom Altar genommen. Siebter, er berührte meinen Mund damit und sagte, dieser Stein hat deine Lippen berührt. Deine schlechten Taten sind weg. Deine Schuld ist vergeben. Achter, dann hörte ich die Stimme des Herrn. Er sagte, wen soll ich schicken? Wer will für uns gehen? Ich sagte, hier bin ich. Schick mich. Neunter, er antwortete, geh und sprich zu diesem Volk, ihr werdet hören, aber nicht verstehen. Ihr werdet sehen, aber nicht erkennen. Zehnter, mache die Herzen dieser Menschen hart. Mache ihre Ohren taub. Mache ihre Augen blind. Sie sollen mit den Augen nicht sehen und mit den Ohren nicht hören. Sie sollen nicht verstehen und sich nicht ändern. Dann werden sie nicht geheilt. Elfter, ich fragte, wie lange, Herr? Er antwortete, bis die Städte zerstört sind. Dann wohnen dort keine Menschen mehr. Die Häuser sind dann leer. Die Felder sind dann eine Wüste. Zwölfter, der Herr wird die Menschen weit wegschicken. Das Land wird dann sehr leer sein. Dreizehnter, wenn nur ein Zehntel der Menschen übrig bleibt, werden auch diese zerstört. Es ist wie bei einem Baum. Wenn man ihn fällt, bleibt ein Stumpf übrig. Dieser Stumpf ist ein heiliger Anfang.